Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter sagt dem Chef von Tyros, du bist sehr stolz. Du sagst, ich bin ein Gott. Aber du bist nur ein Mensch. Dritter, du denkst, du bist klüger als Daniel. Du glaubst, du weißt alle Geheimnisse. Vierter, du hast viel Geld verdient. Du hast Gold und Silber in deine Häuser gebracht. Fünfter, du bist ein guter Händler. Dein Reichtum macht dich sehr stolz. Sechster, deshalb sagt Gott, du denkst, du bist wie ein Gott. Siebter, ich schicke fremde Völker zu dir. Sie sind grausam. Sie zerstören deine Schönheit und deine Klugheit. Achter, sie werfen dich in ein tiefes Loch. Du wirst im Meer sterben. Neunter, sagst du dann immer noch, ich bin ein Gott? Vor deinem Mörder bist du nur ein Mensch. Zehnter, du wirst wie ein Fremder sterben. Ich habe das gesagt. Elfter, Gott sprach wieder zu mir. Zwölfter, sing ein trauriges Lied für den König von Tyros. Er war früher perfekt und sehr schön. Dreizehnter, du warst im Garten Eden. Du hattest viele Edelsteine wie Karneol, Topas und Saphir. Alles war mit Gold verziert. Vierzehnter, ich habe dich als Wächter ausgesucht. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Fünfzehnter, du hast am Anfang alles richtig gemacht. Aber dann hast du Böses getan. Sechzehnter, du hast viel gehandelt und warst gewalttätig. Deshalb habe ich dich vom Berg Gottes geworfen. Siebzehnter, du warst stolz auf deine Schönheit. Ich habe dich auf die Erde geworfen. Andere Könige sehen das jetzt. Achtzehnter, du hast viele Sünden gemacht. Dein Handel war nicht ehrlich. Deshalb habe ich dich bestraft. Neunzehnter, alle Völker haben Angst um dich. Du bist für immer weg. Zwanzigster, Gott sprach wieder zu mir. 21. Schau in die Richtung von Sidon. Sprich gegen diese Stadt. 22. Gott sagt, ich bin gegen dich, Sidon. Ich zeige meine Macht. Dann wissen alle, ich bin Gott. 23. Ich schicke Krankheiten und Krieg in die Stadt. Viele Menschen werden sterben. Dann wissen sie, ich bin Gott. 24. Die Nachbarn werden Israel nicht mehr wehtun. Israel wird keine Angst mehr vor ihnen haben. 25. Gott sagt, ich hole mein Volk Israel zurück. Sie wohnen wieder in ihrem eigenen Land. Ich habe es Jakob gegeben. 26. Sie werden dort sicher wohnen. Sie bauen Häuser und pflanzen Wein. Ich bestrafe ihre bösen Nachbarn.